Drittes Kapitel: Mündliche Tradition und Gemeindelegende. Wenn die Urapostel ihre Gegner und fast alle Welt in Jerusalem war Gegner, hatte soeben erst Jesus und sein Evangelium abgelehnt und Kreuzige gerufen, in ihrer feindseligen Haltung wirksam erschüttern wollten, dann wurden sie unabweislich durch die Geschichtlichkeit ihres verkündeten neuen Glaubens gezwungen, in allererster Linie durch das Beweismittel der geschichtlichen Tatsachen des Lebens Jesu Zeugnis für die Wahrheit ihrer Behauptungen abzulegen. Die Apostelgeschichte hebt an vielen Stellen ausdrücklich hervor, dass die Jünger sich in der Tat immer wieder auf das Zeugnis der Jesusgeschichte berufen hätten. Die Jünger waren sich bewusst, erzählt Lukas, dass nur die Wahrheit der mitgeteilten Begebenheiten und Aussprüche aus dem Leben Jesu Eindruck auf die Menschen machen konnte. Daher musste die wirkliche, unverfälschte Tradition von Jesus jederzeit das Hauptüberzeugungsmittel bilden. Mit Fantasien über einen als Verbrecher gekreuzigten Menschen, dessen öffentliches Wirken allen in bester Erinnerung war, hätten die ersten Christusverkünder nichts ausrichten können, denn ihre Sache war in dem Augenblick eine verlorene, in welchen die Jerusalemer die Jünger als Lügner brandmarken konnten und selbstverständlich auch gebrandmarkt hätten. Das Misstrauen der Feinde war also der kräftigste Ansporn und der beste Zuchtmeister zur Wahrheit. Es ist notwendig, dass sich der Leser durch Hineindenken in das wirkliche Leben der ersten Christen gemäß den Schilderungen der Apostelgeschichte über diesen Wahrheitspunkt völlige Klarheit verschafft. Wäre Jesus etwa als einfacher Wunderdoktor und Rabbi gestorben, ohne nach seinem Tode göttliche Ehren und Ansprüche zu verlangen, dann hätte sich kein Mensch in Jerusalem darüber aufgeregt, wenn später allerlei Legenden und Anekdoten über diesen ruhig im Grabe liegenden Menschen kolportiert worden wären. Der Fall des Jesus von Nazareth lag aber wesentlich anders, denn seine Jünger behaupteten von ihrem Meister, er sei Gottes Sohn und von Jahwe zum Heiland der Welt eingesetzt worden. Bei solcher Verkündung gleichgültig zu bleiben, war einfach nicht mehr möglich. Vorausgesetzt, dass alle diese wunderbaren Dinge sich erst kürzlich im wirklichen Leben abgespielt hätten. Da sich die Jünger auf keinen Fall Lügen strafen lassen durften, so musste die Herausstellung und Erhaltung der wirklichen, unverfälschten Jesusüberlieferung notgedrungen die allerwichtigste Sorge der ersten Christusverkünder sein. Umso mehr überrascht, was wir nun aus den Forschungen, zumal von Seiten der Formgeschichtler, über Wesen und Schicksal der mündlichen Jesusüberlieferung innerhalb der urchristlichen Sphäre zu hören bekommen. Wer beispielsweise das Werk von R. Bultmann über die Geschichte der synoptischen Tradition mit bewusstem Hinblick auf unser Problem studiert, wird sich wie vor den Kopf geschlagen fühlen. Das Generalergebnis dieser formgeschichtlichen Forschung lautet nämlich: Die wirkliche Überlieferung von Jesus ist bereits vom ersten Tage der urchristlichen Gemeinde an von einer unheimlich schnell und stark anwachsenden Masse von Legenden durchsetzt und überwuchert worden. Aber nicht erst die Formgeschichtler von heute, sondern D.F.R. Strauss und vor allem Bruno Bauer haben schon vor 100 Jahren diese erstaunliche Tatsache zur Sprache gebracht. Ein Verdienst der Formgeschichtler besteht jedoch in dem Versuche aufzudecken, wie es zu solcher Überwucherung hat kommen können, ja kommen müssen. Die Formgeschichtler suchen diese befremdliche Erscheinung nämlich als eigentlich selbstverständlich, als zwangsläufig, als gesetzmäßig hinzustellen. Kurz gesagt, sie stellen die geschichtliche Jesus-Tradition bedenkenlos auf eine Stufe mit der gewöhnlichen Volks- und Anekdotendichtung und bezeugen damit in krassester Weise ihren absoluten Mangel an geschichtlichem Wirklichkeitssinn. Die folgenden Ausführungen werden diesen Mangel noch offenkundiger hervortreten lassen. Indem ich mich anschicke, die von der neutestamentlichen Forschung an dem papierenden Quellenmaterial konstatierte hochgradige Durchsetzung der wirklichen Jesusüberlieferung mit Legendenmasse für glattweg unmöglich zu erklären, als im wirklichen Leben der ersten Christen unmöglich, werde ich unterbrochen. Die Theologen rufen mir zu: Die Erfahrung, auf die doch auch in diesem Falle hingewiesen werden müsste, spricht keineswegs für die Unmöglichkeit, sondern für die Möglichkeit solcher Legendenbildung um eine geschichtliche Persönlichkeit. Tausendfach, so belehrt man mich, erweist die Erfahrung, dass sehr bald nach dem Tode eines bedeutenden Menschen die Sage und Legende ihr geschäftiges Werk der Verklärung und Durchdringung der echten Überlieferung eines Helden begann. Nun bin ich allerdings nicht der Narr, der diese Erfahrungstatsache etwa bestreiten wollte. Ich muss aber darauf hinweisen, dass man sich hüten soll, Erfahrungstatsachen unterschiedslos und gleichsam schematisch und mechanisch auf alle möglichen Fälle der Geschichte bzw. Pseudogeschichte anzuwenden. Der Deckel der Erfahrung muss auf den Topf der geschichtlichen Situation passen. Ganz abgewöhnen muss man sich, etwa auf die vielen geschichtlichen Erfahrungsfälle des Mittelalters zu pochen, denn die angebliche Geschichte des Mittelalters ist in Wahrheit planmäßig konstruierte Tendenzdichtung. Ich verweise zum Beispiel auf meine beiden Bände »Fälschung der deutschen Geschichte« und »Die Wahrheit über die Geschichte des Spätmittelalters«. Mittelalterliche Heiligenlegenden kommen also überhaupt nicht ins Spiel, da sie kein Gewächs natürlicher Entstehung darstellen, sondern rein literarisches, also gelehrtes Produkt der universalen Fälschungsaktion sind. Bleibt somit nur die neuzeitliche Legendenerfahrung als Maßstab der angeblichen Legendenbildung in der Urgemeinde. Doch schon bei wenigem Nachdenken erkennt man nicht nur das Schwierige, sondern das Untunliche und Unerlaubte dieses Erfahrungsvergleiches. Vorausgesetzt, Jesus hätte gelebt, dürfte man nun den neuzeitlichen Heiligen und seine Umwelt erfahrungsgemäß in Beziehung setzen mit dem Messias Jesus von Nazareth und dessen palästinensischer Umwelt? Wohlverstanden, es handelt sich nicht um eine Qualitätsbewertung der beiden Personen, sondern um die Bedeutung der Legendenbildung in beiden Fällen. Ohne Frage hat die Legende, das heißt, haben gewisse interessierte Menschen bei vielen Heiligen der letzten Jahrhunderte die echte Tradition ungemein kräftig verklärt und überwuchert. Gut erzählte und geschriebene Heiligengeschichten erfüllen auch im Kreise der Gläubigen im hohen Maß den beabsichtigten Zweck, die Gemüter zu erbauen. Heiligenlegenden aus neuerer Zeit dienen also rein internen Zwecken einer bestimmten Gemeinschaft und treten auch hier nicht einmal mit dem dogmatischen Anspruch absoluter Glaubwürdigkeit in allen Einzelheiten auf. Zumal eigentliche Gegner, Außenstehende, die an solchen Geschichten ein Ärgernis nehmen, sind schon lange nicht mehr vorhanden. Die aufgeklärte Welt übersieht derartige Traditionswucherungen und hat kein Interesse mehr daran, die Wirklichkeit solcher Legenden einer Prüfung auf Herz und Nieren zu unterwerfen. Die neuzeitliche Legende darf also getrost dichten, so viel sie will, eine bereits vorhandene große, ja gewaltige Gemeinschaft von Gläubigen nimmt solche Erzeugnisse gern und unbesehen als vortreffliches Erbauungsmittel an, während sich die Ungläubigen durch das Hervorbringen und Dasein derartiger Erzählungen nicht im geringsten in ihrem Seelenfrieden gestört fühlen. Bedarf es wirklich noch eines Hinweises, dass die Verhältnisse einstmals in Jerusalem, als die Jünger mit ihrer aufreizenden Verkündigung von einem gekreuzigten Menschen als dem von Gott erwählten Retter der Menschheit vor die Juden hingetreten sein sollen, ganz und gar nicht mit dem Milieu neuzeitlicher Heiligen verglichen werden dürfen? Noch unglücklicher ist die beliebte Heranziehung der Sagen- und Anekdotenbildung bei neuzeitlichen weltlichen Helden. Hier ist einfach jeder Vergleich mit der Jesus-Überlieferung absurd.